In Europa das Problem ist, wir haben einen Begriff von Religion als etwas Vormoderne. Wir sind schon aufgeklärt, wir sind schon moderne, wir sind mehr, wir brauchen keine Religion. Wenn man so eine Position hat, dann natürlich, wir sagen den Muslimen, ihr seid noch nicht moderne wie uns. Und wenn man so eine Konzeption hat, kann man überhaupt kein Gespräch anfangen. José Casanova, Professor für Religionssoziologie an der Georgetown University in Washington D.C. und gebürtiger Spanier, hält nicht viel vom Zwang zur Säkularisierung. Wie Jürgen Habermas wirft er den Europäern vor, Religion ins Private abzuschieben. Stattdessen plädiert José Casanova für eine, Zitat, öffentliche Religion. Das Problem hier ist, wie verstehen wir der moderne demokratische Staat und was ist die Funktion des Säkularismus? Wer determiniert, was die Werte sind? Zu sagen, dass religiöse Sprache hat keinen Raum in der Öffentlichkeit, ist eine Form von nicht demokratischer Entscheidung. In der Demokratie sollte man demokratisch entscheiden, nicht voraus irgendeine säkularische oder religiöse Position entscheiden, was wird diskutierbar. Das beste Beispiel dafür sind laut José Casanova die USA. Staat und Kirche sind dort zwar per Verfassung getrennt, doch das traditionelle Einwanderungsland versteht sich als religiöse Nation und moderne Demokratie, in der Religionsausübung und Religionsfreiheit den gleichen Stellenwert haben. Dadurch fühlen sich die Einwanderer in ihrer eigenen religiösen Identität angenommen und sind, so José Casanova, umso bereiter, sich zu integrieren. In Europa hingegen fühlten religiöse Einwanderer sich durch den Zwang zur Säkularisierung unter Druck gesetzt. In Europa, wir nehmen es als selbstverständlich, dass ein drei Sprachen haben kann, sagen wir in der Schweiz, das ist kein Problem. Aber religiöser Pluralismus ist etwas, das wir nicht kennen. Wir kennen vielleicht zwei Kirchen und dann ein paar religiöse Minderheiten. Im 19. Jahrhundert sah sich das noch junge Amerika in einer ähnlichen Situation. Damals wurden die protestantischen Gemeinden mit streng katholischen Einwanderern vor allem aus Irland konfrontiert. Die Folge war eine breite Abgrenzungswelle zwischen den Konfessionen. Die Diskussion in Europa heute, ob die Türkei Mitglied in der Europäischen Union sein könne, erinnert José Casanova stark an diese historischen Abgrenzungsversuche in den USA. Die Thesen waren genau dieselbe, die heute gegen Islam. Das ist eine wesentlich fundamentalistisch, antimoderne, antidemokratische Religion. Zweitens, sie haben diesen Ayatollah in Rom, sie haben keine republikanische Loyalität zu ihrer Nation. Und drittens hat man diese irländische Einwanderer mit seinen Sitten, die nicht assimilierbar sind. Es war diese Konzeption von Katholizismus als diese Religion, die einfach nicht reformierbar ist. José Casanova ist überzeugt, der Islam kann sich ebenso reformieren wie jede andere Religion. Die muslimischen Einwanderer in den USA seien durchweg gut integriert. Andererseits sind sie aber auch keine große und homogene Gruppe, gegen die man sich leicht abgrenzen kann, wie etwa die Türken in Deutschland. Umso die Einwanderer mehr divers sind, die Integration wird leichter. Auch nach Europa drängt es immer mehr Einwanderer und die meisten dieser Menschen sind religiös. José Casanova appelliert daher an die Europäer, endlich einzusehen, dass nicht das religiöse Amerika einen Sonderfall innerhalb der Völkergemeinschaft darstellt, sondern das säkulare Europa. Die Lösung ist nicht, die Europäer wieder religiös werden sollten, das ist überhaupt nicht in Frage. Aber dass die Europäer bewusst werden, dass Moderne zu sein, heißt nicht notwendiger, säkular zu sein.